Er könnte anführen, dass Margie ihn nie beschuldigt hat, sie misshandelt zu haben. Er solle nur damit aufhören, um 2 Uhr morgens in ihrem Vorgarten herumzubrüllen. »Komm zurück, Margie, ich werde mich ändern!« Er könnte anführen, dass er keine Ahnung habe, von wem Yvonne Wicker umgebracht worden sei, und er könnte anführen, dass er sich absolut sicher sei, von wem die Plains Truth seinen Namen habe, von Inspektor Gerbert, weil der wusste, dass dieses Schmierblatt keine Skrupel haben würde, den Namen abzudrucken. Aber nichts davon wird die Frau da in irgendeiner Weise beeindrucken. »Sind wir jetzt fertig, Mr. Coughlin? Ich habe nämlich allerhand zu tun.« »Noch nicht ganz, weil Sie offensichtlich nicht bedacht haben, was in der Schule passieren wird, wenn ich nicht mehr da bin. Die, wie sagt man noch, Konsequenzen. Wer soll mich ersetzen? Außerdem habe ich jemanden mit einem Ferienjob, einen jungen Mann namens Jesse Jackson, ein guter Kerl und sehr fleißig, aber auf sich gestellt schafft er das nicht. Erstens weiß er nicht wie, zweitens ist er erst 17, zu jung für eine solche Verantwortung, und drittens muss er im September wieder in die Schule.« »Der wird ebenfalls entlassen«, sagt Eggers. »Nachdem Sie am Freitag die Türen abgeschlossen haben, liefern Sie die Schlüssel bitte bei Direktor Coates ab. Soweit ich weiß, wohnt er direkt in Manitou.« »Ah, bekommt Jesse auch eine Lohnfortzahlung für Juli und die erste Augustwoche?« Die Antwort kennt Danny bereits, aber er will hören, wie Eggers sie ausspricht. Falls er darauf gehofft hat, dass ihr das peinlich ist, hat er sich geirrt. Stattdessen schenkt sie ihm ein nachsichtiges Lächeln. Leider nicht. Aber er braucht das Geld. Er muss zum Einkommen seiner Familie beitragen. Bestimmt findet er schnell einen anderen Job. Als ob die in Wilder County auf der Straße lägen. Sie greift nach einem vor ihr liegenden Dokument, studiert es und legt es beiseite. »Übrigens hatten Sie ja noch einen anderen Ferienjobber, Patrick Grady. Seine Eltern haben Mr. Coates angerufen und eine Beschwerde vorgebracht. Sie sollen dem Jungen gekündigt und ihn bedroht haben.« Einen Moment lang ist Danny so perplex und wütend, dass er kein Wort hervorbringt. Schließlich sagt er, »Ich habe Pat Grady rausgeschmissen, weil er ständig verspätet war und schlampig gearbeitet hat. Bedroht wurde er von mir nicht. Er ist einfach ein stinknormaler Drückeberger. Jesse könnte Ihnen das bestätigen, wenn Sie ihn fragen, was Sie wahrscheinlich nicht tun werden.« »Dafür besteht kaum eine Notwendigkeit. Es ist nur ein weiterer Aspekt eines wenig erfreulichen Gesamtbilds, eines Bildes von Ihrem Charakter, Mr. Coughlin. Sie können froh sein, dass wir Ihnen aus finanziellen Gründen gekündigt haben. Bei einer Stellenbewerbung wird das in Ihrem Lebenslauf einen besseren Eindruck machen. Und nun, da ich ziemlich viel zu tun habe.« »Das heißt, in der Schule soll den restlichen Sommer über niemand arbeiten?« Abgesehen von allem anderen ist Danny das ein Graus. Die Wilder High ist eine altehrwürdige Institution, und im Lauf eines Schuljahrs geht viel zu Bruch. Der Juli steht kurz bevor, und er hat gerade erst mit den Reparaturen angefangen. »Und was ist im Herbst?« »Das braucht Sie nicht zu kümmern«, sagt Eggers. »Danke für Ihren Anruf, Mr. Coughlin. Ich hoffe, Ihre derzeitigen Probleme lösen sich in Wohlgefallen auf. Alles Gute.« »Moment, verdammt nochmal!« Aber das nutzt nichts mehr. Susan Eggers hat das Meeting längst verlassen.